Thorax 95,9. Ihr habt gerade das Nachtprogramm gehört und das hier ist das Morgenmagazin der Freien Radios auf Radio Korax, aber auch auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, für ganz Sachsen gilt im Rundfunkkombinat, online bei Radio Swupfurt in Frankfurt oder auf DAB Plus, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus oder im Livestream. Und natürlich heute, weil es ist Donnerstag, ein Hallihallo ans Freie Radio Stuttgart auf der 99,2. Mein Name ist Clay. Ja, und wir haben das Vergnügen, die nächsten 3 Stunden zusammen in den Tag zu starten an diesem Donnerstag, den 20. November. Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Genau, und ich habe ja schon gesagt, es ist nicht nur das Morgenmagazin von Radio Korax, sondern von den ganzen freien Radios, also die ich vorhin genannt habe, von Berlin, aus Sachsen, aus Marburg, aus Berlin-Brandenburg und heute auch Stuttgart. Hört zu! Im Hintergrund ist nicht die Klimaanlage, wie vielleicht einige denken. Nein, ich dachte, wir beginnen heute das Morgenmagazin an einem Donnerstagmorgen ein bisschen außergewöhnlich mit Wahlklängen. Also vielleicht haben einige von euch das auch schon erkannt. Im Hintergrund hören wir so ein softes Rauschen vom Ozean und die wunderschöne Melodie von Wahlsongs, Liedern. Genau, ich dachte, warum nicht einmal ein Morgenmagazin außergewöhnlich starten, beziehungsweise mit Klängen, die einem sonst so im Alltag nicht begegnen. Ja, aber vielleicht ist es gerade auch ein bisschen nervig, weil eigentlich will ich ja euch auch erzählen, was ihr sonst noch so heute auf die Ohren bekommt, außer dem Wahlklängen. Wir haben nämlich in der ersten Stunde einen Themenblock vorbereitet. Es geht um widerständige textile Handarbeit. Genau, da wurden verschiedene Interviews mit verschiedenen AkteurInnen geführt, die eben textile Handarbeit oder das Arbeiten mit Wolle und Garn für sich oder auch ja, mit Textilprodukten halt für sich entdeckt haben und daraus eine ganz eigene feministische Praxis abgeleitet haben. Dann um 8.15 Uhr folgen im Morgenmagazin immer Veranstaltungen und Termine. Es ist Donnerstag, das heißt, es lohnt sich da auch ein bisschen einen Blick aufs Wochenende zu haben. Dann um 8:30 werde ich mit meinem Kollegen David von Radio Dreieckland telefonieren. Da hat uns nämlich gestern eine Meldung ereilt, dass eben unser Schwesterradio Radio Dreieckland in Freiburg, dass es nun endlich vom Bundesverfassungsgericht geurteilt wurde, dass die Hausdurchsuchungen, die in dem Büro, in den Räumen vom Radio waren, aber auch in den privaten Räumen von einem Redakteur von Radio Dreieckland, dass diese Hausdurchsuchungen von der Polizei verfassungswidrig seien. Was das Gerichtsurteil bedeutet, nicht nur für Radio Dreieckland, sondern für alle freien Radios und sogar für die Pressefreiheit in Deutschland im Allgemeinen. Dazu werde ich dann eben mit meinem Kollegen David aus Freiburg telefonieren. Außerdem ist heute der Trans Day of Remembrance, kurz TDOR. Genau, das ist ein Erinnerungstag, an dem an transphobe und patriarchale Gewalt gedacht wird und eben vor allem zum Gedenken da ist von Transmenschen, also Menschen, die sich einer Geschlechtertransformation unterzogen haben oder auch nicht-binäre Intermenschen sind damit mitgemeint beim Trans Day of Remembrance. Dann ist Donnerstag, das heißt um 9 Uhr erwarten uns an dieser Stelle immer die Antifa-Nachrichten. Das ist ein Magazin im Magazin, was eigentlich genau das mit sich bringt, was der Titel auch schon verspricht. Also es gibt Kurzmeldungen und einen kleinen Überblick aus der Nachrichtenlage in antifaschistischen Kreisen. Und zum Abschluss gedenken wir dann in diesem Magazin auch immer den Opfern rechter Gewalt. Und ihr bekommt auch nochmal ganz besonders eben antifaschistische Veranstaltungstipps auf die Ohren. Und dann um 9:30 werde ich mich mit einer Person hier im Studio treffen, mit Lotte. Lotte ist Inhaberin von dem Consent Sex Shop in Halle. Und der Consent Sex Shop in Halle, der hat heute einen Vortrag im Stadtmuseum im Rahmen der Ausstellung Spiel mit, beziehungsweise Spiel weiter ist jetzt die Fortsetzung dieser Ausstellung im Stadtmuseum. Und heute gibt es eben einen Vortrag vom Consent Sex Shop über das Spielen für Erwachsene, also aus der Welt des Sextoys. Das erwartet uns dann um 9:30. Soweit ein kleiner Überblick. Die Wale sind nicht verklungen. Ich habe sie einfach nur leiser gemacht. Sie sind noch da und sie geleiten uns eigentlich auch perfekt über in den ersten Song für heute. Nämlich habe ich auch einen Wassersong vorbereitet. Wir hören Loyal Karna mit Ice Water. Took the third time before I finally caught a name. Held it with the clarity of autumn rain. It's the morning, the rain stopped falling and your girl stopped calling, but you're hoping that she calls again. Say she hates men and that we're all the same, and with somebody else I'd probably let it fall to flame. But with her it's like we share the same sort of brain, so I dial her up and see if I can let her fool explain. And she's the only one I'm holding when the day's cold, and her's the only place I'm headed when the day's old. And when the day's young we traveled every place told, create a move on the new one and ego place sold. Cause she's the one I thought I'd never meet. Two left feet on the leather street. Joy started picking off a better beat. Right now it's better than it's ever been. True. My French vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. Smooth like the change of the season. Break up, we get need a reason. Two. My French vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. Smooth like the change of the season. Break up, never be a reason. You say you get your coat, I say I get it for ya. Checking all your pockets, probably the paranoia. Getting close, something is the I adore ya. One false move away, history, call me Mr. Moya. Maybe you're genuine, maybe I should let you in. Maybe I should focus on myself and get to shed the skin. Or maybe not, you're half-hearted like the melanin. And living off the shit that this success can bring. They don't know the stress it brings. Even though the best I'm in, two mortgages, you even know the debt I'm in. Something, I can't get away with anything. Like my phone blings and I let it ring. Right now, I've locked the first verse I've written in weeks. Manage to bell it my phone, but I don't wanna speak. It's Pete, reject call, message at the beat. Select all, but then press delete. Peace. My French vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. Smooth like the change of the season. Break up, we get need a reason. Two. My friend's vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. Smooth like the change of the season. Break up, never be a reason. My friend's vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. My friend's vanilla butter peeking, bouncing back and forth every weekend. A video on YouTube or something. Okay. Yeah. Oh my god. But can you take a picture, yeah? Alright, I will. Alright, then bye, Dad. Later, bye. Thanks. And his music's amazing. Thank you very much. Thank you. He sounds like a sweet boy, man. Oh, yeah, he is. Yeah, good boy. He's lucky to have a good dad like you as well. Not many people have that, you know. To exist and hide your face on my lane. So what do you think then? Huh? What do you think? It's cool, man. Seriously. Thank you very much. Ein Sehr schönes, hörspielartiges, aber auch authentisches Outro war das von Loyal Karner. Ice Water haben wir gehört im Morgenmagazin der Freien Radios. Es ist 7.10 Uhr und es ist Zeit für die Nachrichten. Deutschland möchte 1 Milliarde Euro für Tropenwaldfonds geben. Davon berichtete heute Morgen die Tagesschau online. Für einen neuen Fonds zum Schutze des Regenwalds stelle Deutschland über den Zeitraum von 10 Jahren 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Das teilten Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Al-Bali Radovan auf der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém mit. Die beiden SPD-PolitikerInnen erklärten, es gehe um die Lunge unserer Welt. Mit dem Fonds sollen zukünftig diejenigen Staaten belohnt werden, die zum Schutze des Regenwalds agieren. Die Korruptionsaffäre in der Ukraine weitet sich aus. Am Dienstag sei Oleksij Tschernyschow, ehemaliger stellvertretender Regierungschef, festgenommen, so die Berliner Tageszeitung. Ob er wirklich in Untersuchungshaft gehe, bleibe nun abzuwarten. Außerdem entließ gestern das ukrainische Parlament Justizminister Herman Halutschenko und Energieministerin Svetlana Kritschuk. Denn zuvor war bekannt geworden, dass auch sie in die Korruptionsaffäre um den Geschäftsmann Timur Mindic verwickelt sind. Mindic ist zentrale Figur bei dem Betrug von über 100 Millionen Dollar. Zudem meldet die Taz, dass gestern das Büro des Sicherheitschefs vom staatlichen Energieunternehmen Naftogaz Vitali Provko polizeilich durchsucht wurde. Er ist ein guter Bekannter des verhafteten Ex-Premierminister Oleksij Tschernyschow. Gestern erreichte uns eine frohe Meldung von unserem Schwesterradio Dreieckland. Die Polizeirazzien in der privaten Wohnung eines Redakteurs in Räumen des Radios und also sowohl in der privaten Wohnung eines Redakteurs als auch in den Räumen des Radios in Freiburg waren verfassungswidrig. Das entschied das Bundesverfassungsgericht bereits Anfang November auf eine Beschwerde, die der betroffene Redakteur Fabian Kienert gemeinsam mit seiner Rechtsanwältin Angela Vormaniak an der Gesellschaft für Freiheitsrechte 2023 in Karlsruhe eingelegt hatte. Davon berichtet unter anderem das Neue Deutschland und Netzpolitik.org. Außerdem werden wir heute um 8:30 darüber berichten im Morgenmagazin der Freien Radios, denn wir werden mit Radio Dreieckland telefonieren und noch eine direktere Einordnung des Gerichtsurteils dadurch hören. Kommen wir zu den regionaleren Nachrichtenmeldungen. Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine flüchten und in Deutschland ankommen, steigt wieder. Das mache sich auch im Norden Sachsen-Anhalts bemerkbar. Der MDR berichtet, dass der Altmarkreis Salzwedel nun wieder in Gardelegen eine Notunterkunft neu eröffnet. Der Landkreis begründet diesen Entschluss damit, dass seit Mitte Oktober pro Woche 30 Personen zugewiesen werden. Vorher seien es lediglich 5 bis 10 Personen pro Woche gewesen. Bundesweit wird gerade auch an einem neuen Gesetzesentwurf gearbeitet, nachdem ukrainische Geflüchtete nun Asylbewerbeleistungen statt Bürgergeld erhalten sollen. Das meldet die Tagesschau gestern bereits. Außerdem sollen neue Zuständigkeiten verteilt werden. Für einige Geflüchtete seien nun nicht mehr die Jobcenter zuständig, sondern die Behörden wie die Sozialämter. KritikerInnen waren auch vor anderen Aspekten der geplanten Reform. So werden Betroffene weniger Geld erhalten. Im Bürgergeld sind es für Alleinstehende nämlich 536 Euro im Monat, auch recht wenig, und mit dem Wechsel zu den Asylbewerbeleistungen sind es dann damit rund 120 Euro noch weniger. Außerdem entfällt die gesetzliche Krankenversicherung und wird mit einer Basis Gesundheitsversorgung ersetzt. Die erzgebirgische Handwerkskunst ist sofort offiziell als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt worden. Das meldet der MDR. Die Kulturministerkonferenz nehme es in das bundesweite Verzeichnis auf, wie Kulturministerin Barbara Klepsch von der CDU gestern bekannt gab. Eine verdiente Würdigung für ein ganz besonderes Stück Heimat, so Klepsch und die Konferenzbegründung. Gemeint sind die zur Weihnachtszeit beliebten Engel, Schwibbögen und Pyramiden aus Holz und damit verbunden eben das Kunsthandwerk, welches seit über 300 Jahren im sächsischen Erzgebirge gepflegt wird. Der Verband erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller zeigt sich äußerst erfreut über diese Entscheidung der Kulturministerkonferenz. So, und jetzt noch einmal die Schlagzeilen im Überblick. Deutschland möchte 1 Milliarde Euro für Truppenwaldfonds geben. Die Korruptionsaffäre in der Ukraine weitet sich aus. Noch mehr Menschen sind in dem Skandal festgenommen worden. Gestern erreichte uns auch eine frohe Meldung von unserem Schwesterradio Dreieckland. Die Polizeirazzien in sowohl der privaten Wohnung eines Redakteurs als auch in den Räumen des Radios selbst in Freiburg waren verfassungswidrig. Die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine flüchten und in Deutschland ankommen, steigt wieder. Außerdem ist eine geplante Reform angedacht. So sollen eben ukrainische Geflüchtete nun statt Bürgergeld Asylbewerberleistungen erhalten. Die erzgebirgische Handwerkskunst ist ab sofort und offiziell als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt. Und zum Abschluss noch das Wetter. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ziehe ein über Norddeutschland zur Ostsee ein Tief über, also kommt dann Richtung Ostdeutschland, und polare Meeresluft sorgen für nasskaltes bis frühwinterlich geprägtes Wetter in eben weiten Teilen Ostdeutschlands. Temperaturen sind heute nur einstellig, auch im gesamten Tagesverlauf. So weit, so gut von Neues und Neuartigen bzw. News. Eine kleine Übersicht war das aus aktuellen Tagesmeldungen. Heute ist sind nicht nur diese Meldungen neu, sondern ich habe auch eine neue Single-Auskopplung entdeckt von einer, ja, von einem Duo, was ich, glaube ich, schon öfters hier im Morgenmagazin vorgestellt hat. Es handelt sich hier um die Hinterland-Gang, also zwei Rapper, die aus hier Mecklenburg-Vorpommern kommen und ja, auch ihr Leben und das Aufwachsen eben in MacPom oft thematisieren, also die Perspektivlosigkeit von jungen Menschen, aber auch die Solidarität und der Zusammenhalt, den Freundschaft dort bringen kann oder einem geben kann, individuell und auch stets immer, ja, mit der Angst bzw. mit der Konfrontation von Neonazis ausgesetzt zu sein. Darum geht es meistens in den Songs. In der Single, die heute herausgegeben, veröffentlicht worden ist, weiß ich gar nicht so genau, um was es da jetzt thematisch gehen wird, weil ich habe sie eben erst entdeckt und habe noch nicht die Zeit gefunden, reinzuhören. Deswegen werden wir jetzt gemeinsam quasi uns anhören, wie das wohl so klingt. Der Titel der Single ist Wenn du lachst, wenn du lachst, von der Hinterland-Gang. Wirfst mich Richtung Himmel, alles kribbelt in mein Bauch. Habe Angst, doch deine starken Arme fangen mich wieder auf. Deine lehmverschmierten Hände, sie bauen uns ein Haus mit Öfen, die uns wärmen. Aus den Schornsteinen steigt Rauch. Party in Garagen, erste Kippe, erster Rausch. Holst mich ab, kann nicht mehr geradeaus gehen. Und du fängst mich auf, bring keine guten Noten, sondern Anzeigen nach Haus. Du wirst kurz laut und sagst, pass bitte auf dich auf, ich bin enttäuscht. Luft von mir, kann nachts nicht schlafen. Alles holt mich ein nach all den Jahren. Frag mich, wie's dir geht, frag mich, was du fühlst. Kannst dir sicher sein, ich bleibe bei dir. Und wenn du lachst, dann weiß ich, alles wird gut. Scheiße, ich glaub, ich muss weinen. Deine Krippe brennt ein Loch in mein Trainingsanzug. Und wenn du lachst, dann weiß ich, alles wird gut. Ein Feuerwerk für uns, deine Krippe brennt ein Loch in mein Trainingsanzug. Im Krankenhaus, gleiche Station, anderes Zimmer. Deine Therapie gab Hoffnung, doch jetzt ist es wieder schlimmer. Die letzten Jahre, alles andere als einfach Prophezeiungen vom Ende. Trotzdem ging es weiter, hab gespürt, wie du dich freust, als deine Werte endlich besser waren. Jetzt liegst du vor mir mit den ganzen Schläuchen in deinem Arm und schaust mich an, über deine Lippen huscht dein Lächeln. Niemand weiß, was morgen ist, doch daran will ich jetzt nicht denken. An deinem Bett leuchten Zahlen, die ich nicht verstehe. Noch eine Stunde Zeit, dann muss ich wieder gehen. Ich frag mich, wie viel kannst du noch ertragen? Und dann machst du einen Witz, fängst einfach an zu lachen. Und wenn du lachst, dann weiß ich, alles wird gut. Scheiße, ich glaub, ich muss weinen. Deine Kippe brennt ein Loch in mein Trainingsanzug. Und wenn du lachst, dann weiß ich, alles wird gut. Ein Feuerwerk für uns, deine Kippe brennt ein Loch in mein Trainingsanzug. Wenn du lachst. Die heute veröffentlichte Single von der Hinterland Gang. Und wenn du lachst, oder wie war der Songtext? Also ich habe ihn natürlich jetzt noch nicht auf petto, wenn die Single gerade erst heute veröffentlicht wurde und ich habe sie auch gerade mit euch quasi das erste Mal zusammen gehört. Aber es ging ja eben gerade darum, dass die Kippe auf dem Trainingsanzug ein Loch einbrennt. Und irgendwie möchte ich mit diesem Bild von diesem Trainingsanzug, ich kann mir auch genau vorstellen, von welcher Marke dieser Trainingsanzug ist, möchte ich eine Überleitung finden zu Fast Fashion, weil Fast Fashion, darunter zählt ja auch wahrscheinlich dieser Trainingsanzug von der einen Marke, die wir wahrscheinlich jetzt alle im Kopf haben, ist ja schon einfach dominant. Also genau, tagtäglich werden einfach extrem viele Kleidungsstücke produziert und gefühlt jede Woche werden neue Trends entwickelt und dementsprechend braucht es dafür auch neue Designs und neue Produkte und neue Textilien. Und das Ganze wird natürlich auch billig in Ländern wie Bangladesch oder Indien gemacht. Was schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann für Mensch und Umwelt. Und dass das natürlich nicht ganz so koscher ist, beziehungsweise dass es einfach nicht, also nicht unbegrenzt möglich ist, das hat sich auch Frieda Feld gedacht. Frieda Feld ist, kommt aus Düsseldorf und hat da ein Unternehmen gegründet, nämlich Rural Yarn. Das ist ein Unternehmen bzw. ein Projekt, das die Idee hatte, die Wolle der Schafe, die am Rhein grasen in Düsseldorf, zu nutzen und zu fairen Konditionen eben von den Schäfern zu erwerben und dann im Anschluss eben ein Garn damit zu

ich gucke einfach, also ich bin einfach offen und gucke, was es für Optionen gibt, was für Möglichkeiten gibt, welche Ideen ich habe, welche Ideen andere haben. Ich bin natürlich viel im Austausch. Ich bekomme super viel nettes Feedback von Kundinnen und damit meine ich nicht, du machst das toll, sondern oh, ich würde mir auch mal so und so ein Garn wünschen oder hast du schon mal drüber nachgedacht, weiß nicht, Pullis stricken zu lassen. Also ich hatte zum Beispiel eine Anfrage von der Stadt Düsseldorf, ob man nicht fertig gestrickte Teile als Souvenirs irgendwo anbieten könnte. Ist natürlich alles nicht so einfach, weil Stricken 100 Jahre dauert und man die Sachen dann wahnsinnig teuer machen müsste, wenn es handgestrickt ist. Aber so diese Ideen, das lasse ich eben alles so ein bisschen reifen und dann gucke ich, was so passiert. Aber ich würde mir natürlich wünschen, also ich mache das ja jetzt seit ungefähr einem Jahr und konnte jetzt gerade oder werde jetzt gerade den Kleinunternehmerstatus verlassen müssen. Das heißt, es gibt Wachstum, das finde ich gut. Und mir würde es einfach reichen, wenn ich davon einfach meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und dann der Rest ist dann einfach mein persönlicher Spaß und meine persönliche Freude. Das sagte Frieda Feld im Gespräch mit Radio Korax. Sie kauft mit ihrem Unternehmen Rural Yarn zu fairen Preisen regionale nachhaltige Wolle von Düsseldorfer Schafen auf den Rheinwiesen ein, um sie dann anschließend eben weiter zum Garn zu verarbeiten. Das Gespräch ist Teil eines größeren Themenblocks heute Morgen im Morgenmagazin. Es geht nämlich jetzt die erste Stunde um widerständige Textilarbeit, also um ja nachhaltige Textilproduktion, aber eben auch Textilproduktion aus einer queerfeministischen Perspektive. Beide Perspektiven, also Nachhaltigkeit und Queerfeminismus in der widerständigen Handarbeit, sind ja eben gerade auch schon so ein bisschen angetastet worden im Gespräch mit Frieda Feld. Wir machen gleich weiter und fokussieren uns eben gerade auf so Queerfeminismus beziehungsweise auf die Frage, wie man Wut in Handarbeit mit einarbeiten kann, beziehungsweise mit einfädeln kann, beziehungsweise wie man sich auch eben das eigentlich eher als weiblich abgestempelte Hobby des Häkelns und Strickens eben emanzipiert für sich zu eigen machen kann. Dazu haben wir mit Daphne Grossier gesprochen, eine Studierende der Burg Giebichenstein hier in Halle, die sich genau mit diesen Fragen eben auseinandersetzt. Und im Folgenden, also zum Ende der ersten Stunde und zum Ende unseres Themenblocks zur widerständigen textilen Handarbeit hören wir auch noch ein Gespräch mit Anna Zeitler von der Fashion Revolution Week in Halle. Die Fashion Revolution Week, für diejenigen, die jetzt nicht in Halle sind und das nicht so richtig auf dem Schirm haben, das ist eben eine Aktionswoche, wo es eben um das Thema Nachhaltigkeit und Fairness in der Fashion-Industrie geht. Und die findet dann immer in Form einer Installation auf dem Markt statt, wo dann zum Beispiel riesige Kleiderberge in die Höhe gestaffelt werden, um so ein bisschen auf die Fast Fashion eben aufmerksam zu machen. Zugleich bietet aber auch die Fashion Revolution Week oft so Repair-Cafés an, also wo man dann eben mit löchrigen oder kaputten Kleidungsstücken hinkommen kann und unter Anleitung eben Hilfe zur Selbsthilfe bekommt und sich dann eben an Nähmaschinen bedienen kann, um eben, keine Ahnung, die alte Jacke vom Opa nochmal wieder fit zu machen, damit man nicht ganz so löchrig durch die Straßen läuft. Genau, das so ungefähr nochmal ein kleiner Teaser, was uns jetzt die nächste Stunde im Morgenmagazin der Freien Radios erwartet. Und bis dahin hören wir ein bisschen R&B-Rap von Yam DDB. Shade gibt's hier auf die Ohren. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm DDB, yeah, yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me. but I don't see their soul, yeah. Have a little faith in me, yeah, it's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah, you're my G. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah, give me time. I don't even stress, cause I know you mine. All these haters out, tryna take a smile. All these haters out, tryna take a smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. Ooh, I think I like her, like her, like her. I might have to wife a wife a wife a. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Ooh, ooh. Level with a boss. Don't play around with my soul. You can't compete with my soul, no. You can't even level with a boss. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear, 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home, Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere, we be getting money everywhere, yeah. They don't even know, they be throwing shade everywhere. Wenn ich hier im Leipziger Süden auf meinem Balkon chille, dann brauche ich kein Hawaii. Dann höre ich Radio Blau auf 99.2. Genau, und ihr hört nicht nur Radio Blau, sondern natürlich auch alle anderen freien Radios im Morgenmagazin Sendeverbund. Wir sind mitten im Themenblock zu textiler, widerständiger Handarbeit. Und als nächstes geht es eben um die Frage, wie Handarbeit sich queerfeministisch wieder angeeignet werden kann, weil eigentlich ist es ja auch eher so ein weiblich abgestempeltes Hobby und wie man auch Wut mit reinstricken kann. Also dazu haben wir nämlich mit Daphne de Crozier gesprochen. Sie studiert Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein in Halle und hat eine Publikation zu dem Thema Anger and Threats veröffentlicht. Auf Deutsch heißt das Wut und Fäden. Also es geht genau um die Frage von, welche Räume Handarbeit aus einer queer-feministischen Perspektive schaffen können. Und zunächst wollten wir von ihr wissen, wie hat sie denn eigentlich die Verbindung hergestellt zwischen Wut und Textilfaden? Ich glaube, erstmal war das so ein sehr persönliches Gefühl. Ich setze mich schon einfach mit meinen Gefühlen auseinander, oft und viel, und habe gemerkt, so mit meiner Wut habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich spüre sie oft und irgendwo muss sie ja hin. Und genau, irgendwie habe ich festgestellt, dass wie andere Gefühle auch, und vor allem, ich glaube, negative Gefühle mit in dieses Handarbeiten auch reinfließen oder dass so ein Ventil für mich ist, irgendwie Gefühle auszudrücken oder zu verarbeiten. Und wieso findest du, dass Handarbeit gerade sich als dieses Ventil eignet? Es schafft einfach für mich so einen Moment von, oh, ich kann gerade irgendwie so mein Nervensystem beruhigt sich dann wieder, oder es erfordert eine gewisse Konzentration, die für mich auf jeden Fall gut funktioniert in solchen Momenten.

aber ich weiß, dass es auch an manchen Orten schon passiert. Und ich plane so ein bisschen selber. Ich bin Teil von dem Verein Carola Convoy in der Südlichen und ich habe schon länger die Idee, dort so ein- oder zweimal im Monat so ein gemeinsames Handarbeiten zu veranstalten. Vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, das mal anzugehen. Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, ich würde da auch hingehen. Juhu! Ja, wer weiß, vielleicht würde ich auch gerade hingehen. Ich muss gestehen, ich bin auch eine kleine Häkelmaus, sitze gerade auch an einem Pulli, was ja zu diesen eisigen Temperaturen, die zurzeit vorherrschen, ja, ich würde sagen, gut terminiert von mir ist. Wir haben auf jeden Fall gerade Daphne Grosier gehört, eine Studierende der Burg Giebichenstein. Sie macht dort Kommunikationsdesign und hat kürzlich eine Publikation zu dem Thema veröffentlicht, Anger and Threads, also Wut und Fäden, wie eben, welche Räume Handarbeit aus einer queer-feministischen Perspektive schaffen kann. Und wie eine Verbindung zwischen Wut beziehungsweise auch Widerstand beziehungsweise halt queerfeministischen Forderungen und eben den oft als weiblich stigmatisierten und abgestempelten Hobby des Fadenspinnens, sei es jetzt Häkeln oder Strickens, wie das denn aus einer queer-feministischen aktuellen Perspektive zusammengehören kann. Wir sind nämlich gerade mitten in einem Themenblock, wo es um die widerständige Textilarbeit geht. Wir werden im Folgenden auch nochmal uns mit der Frage von Nachhaltigkeit und Fairness in der Fashion-Industrie beschäftigen, nämlich anhand der Fashion Revolution Week in Halle, also einer Aktionswoche mit die eben genau auf Nachhaltigkeit und Fairness aufmerksam machen möchte in der Fashion-Produktion und dafür auch in diesem Jahr auf dem Markt eine riesige Installation aufgebaut hat und was sich dahinter so verbirgt, hinter dieser Installation, also eine riesige Menge an Kleiderbergen, die zur Höhe aufgestapelt wurden, das hören wir dann gleich. Doch zunächst einmal noch ein bisschen Musiker. Von, was wollte ich? Ich wollte von Come Girl, einer australischen Band. Frage ist, wie man sie einordnet. Sie sind auf jeden Fall, also so, sie haben so eine eigene Selbstdefinition oder so ein eigenes Narrativ, dass sie fremde Wesen aus einer anderen Galaxie sind, sexpositive, non-binäre Wesen, die auf die Erde jetzt gecrashed sind und sich da so ein bisschen verorten zwischen der biederen Gesellschaft und ihren eigenen Bedürfnissen. Und sie haben einen Song produziert, Cicciolina. Cicciolina war eine italienische Politikerin, die auch bekannt wurde, eben, dass sie vorher im Radio als Sexstimme eine Sendung hatte und dann aber später eben Politikerin wurde im italienischen Parlament. Genau. Cicciolina, Come Girl 8. Oh, ce l'hanno. Leggere la Costituzione come una sirena. Affrontare i fascisti con i suoi poteri. Si sono murati tutti i suoi fiori. Il suo sorriso illuminava il cielo come una stella. La star del trono e della pace si chiamava Cicciolina. Australische Band mit dem Song Cicciolina. Cicciolina war eine italienische Parlamentsabgeordnete, die zuvor berühmt geworden ist als Sexstimme im Radio. Und vielleicht ist das ja auch ein kleiner musikalischer Teaser, dass heute um 9:30 wir auch noch ein Gespräch hier live im Studio führen werden, wo es um eine Ausstellung im Stadtmuseum in Halle geht, nämlich Spiele für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Heute um 9:30. Aber jetzt erstmal beschäftigen wir uns noch mal mit der Fashion-Industrie, nämlich die ist einer der Verursacher davon, dass die Welt eben brennt aus klimapolitischer und auch sozialer Perspektive. Denn um das zu verändern, gibt es eben, gibt es die Fashion Revolution Bewegung, die auch in Halle zugegen ist. Da findet nämlich einmal jährlich, immer Ende April, eine Fashion Revolution Week statt. Dort gibt es dann Workshops und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Fairness in der Fashion-Industrie. Und Anna Zeitler ist eine der Koordinatorinnen der Fashion Revolution Week in Halle und hat dieses Jahr auf dem Markt eine Installation aufgebaut. Die Installation entstand aus großen Kleiderbergen, die da in die Höhe aufgereiht worden sind, aber wo sich auch kleine Höhlen ergeben haben, in die man sich dann hineinbegehen konnte. Radio Korax hat mit ihr gesprochen und nachgefragt, wie kam sie denn eigentlich zu dieser Installationsidee? Die Idee kam aus eigentlich den Altkleidermassen, die mich sowieso beschäftigen und die uns alle, glaube ich, beschäftigen. Und die Idee war, wie können wir das eigentlich sichtbar machen, was in der Atacama-Wüste zum Beispiel überall rumliegt und an vielen anderen Orten. Und das war so der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, das löst vielleicht aus, dass die Leute stoppen, die vielleicht sonst auch nicht stoppen würden. Und wir wollten gerne auch begehbare Räumlichkeiten, die so ein bisschen abgeschieden sind, dass man auch in Ruhe dort Workshops machen kann. Und so haben sich verschiedene gute Aspekte zusammengefügt. Und wie haben Personen auf diese Installation reagiert? Sehr ausdrucksstark, glaube ich, würde ich es beschreiben. Also es hat mit den Leuten eigentlich ein Stück weit schon das gemacht, was wir auch provozieren wollten. Also auch beim Aufbau schon sind ganz viele Leute, insbesondere ältere Personen, stehen geblieben und haben uns angesprochen, was wir da machen und ob man die Kleider nicht noch anziehen kann und warum macht ihr das und das ist doch schade um die ganzen guten Kleidungsstücke und so. Also man hat so richtig gemerkt, die Leute hat das bewegt, schon auch beim ganzen Aufbau und auch während die Installation dann gestanden hat, auch da hat es, glaube ich, viele beeindruckt.

Die erzgebirgische Handwerkskunst ist nun ab sofort offiziell als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt. Das meldet der MDR. Die Kulturministerkonferenz nehme es in das bundesweite Verzeichnis auf, wie Kulturministerin Barbara Klepsch von der CDU gestern bekannt gab. Eine verdiente Würdigung für ein ganz besonderes Stück Heimat. So Klepsch und die Konferenzbegründung. Gemeint sind die zur Weihnachtszeit beliebten Engel, Schwibbögen und Pyramiden aus Holz und damit verbunden das Kunsthandwerk, welches seit über 300 Jahren im sächsischen Erzgebirge gepflegt wird. Der Verband erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller zeigt sich äußerst erfreut über diese Entscheidung der Kulturministerkonferenz. Und hier noch einmal die Schlagzeilen im Überblick. Also Deutschland möchte 1 Milliarde Euro für Tropenwaldfonds geben. Das ist so jedenfalls bei der COP30 beschlossen worden. Die Korruptionsaffäre in der Ukraine weitet sich aus. Nun ist der ehemalige stellvertretende Regierungschef auch festgenommen worden. Gestern hat Radio Dreieckland eine Pressemitteilung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, dass die Polizeidurchsuchung in dem Radio in Freiburg als auch in der privaten Wohnung eines Redakteurs verfassungswidrig gewesen waren. Außerdem steigt die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine flüchten und in Deutschland ankommen. Das macht sich vor allem im Altmarkkreis Salzwedel bemerkbar. Und bundesweit wird auch über eine Reform gesprochen, nach der nun ukrainische Geflüchtete nicht mehr Bürgergeld, sondern Asylbewerbeleistungen bekommen sollen. Also rund 120 Euro weniger im Monat und sie entfallen dadurch aus der gesetzlichen Krankenversicherung und bekommen nur eine Basisgesundheitsversorgung. Und zu guter Letzt, die erzgebirgische Handwerkskunst aus Sachsen ist nun offiziell als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt worden. Zum Abschluss nochmal das Wetter, nämlich dem Deutschen Wetterdienst zufolge, ziehe ein Tief über Norddeutschland und Richtung Ostsee und komme dann im Laufe des Tages runter nach Ostdeutschland, bringt damit polare Meeresluft, die dafür sorgt, dass wir hier nasskaltes bis frühwinterliches Wetter erfahren müssen, darunter leiden müssen. Temperaturen sind einstellig im gesamten Tagesverlauf. So weit, so gut. Die Nachrichten im Morgenmagazin der Freien Radios. Gleich im Anschluss hören wir noch ein paar Veranstaltungstipps für die Städte unserer Senderegion, unseres überregionalen Sendegebiets. Zuvor allerdings noch ein bisschen Musik vom Teenager. Bank Account. Bankaccount von Teenager und wir beschäftigen uns jetzt mit ein paar Veranstaltungen für heute und fürs Wochenende. Zum Beginn des Morgenmagazins hatte ich so schön Wahlklänge untergelegt und ich habe die 8 Stunden Whale Sounds, die waren heute immer noch offen, deswegen dachte ich mir, haben wir sie noch ein bisschen unterlegt, wenn wir uns jetzt mit den Veranstaltungen beschäftigen. In Halle findet heute ein ganz besonderer Vortrag im Stadtmuseum statt, nämlich unter dem Titel Spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Dieser Vortrag ist im Rahmen der Ausstellung Spiel weiter, hallische Spielstadtgeschichten. Und in dem Vortrag reden Charlotte Barst und Charlotte Schachtschneider, die beiden BetreiberInnen des Konsens Sexshops Halle, über Erwachsene-Spielzeuge, nämlich über Sextoys. Die Auswahl reicht von einfachen Formen bis hin zu technisch und ästhetisch ausgefallenen Designs. Alle beeinflussen nicht nur Lust und Intimität, sondern sind auch eng mit den Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und Emanzipation verbunden. Ihre Geschichte beginnt jedoch weit vor der sexuellen Revolution der 1960er Jahre und reicht bis in die Antike zurück. In Halle spiegelt der Consent Sex Shop diese Entwicklung wider, indem er als zeitgemäßer Ort Vielfalt, Information und Beratung in den Mittelpunkt stellt. Der Vortrag heute im historischen Hörsaal beschäftigt sich eben genau damit und findet eben um 18 Uhr heute im Stadtmuseum in Halle statt und der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Mehr werden wir auch heute noch um 9:30 hören, weil Lotte, also eine der BetreiberInnen, kommt heute auch zu uns ins Morgenmagazin der Freien Radios und wir werden über den Vortrag und auch über die historische Bedeutung des Vortragsorts, nämlich der historische Hörsaal im Stadtmuseum, sprechen. Außerdem in Halle lädt das Netzwerk Musikveranstaltende kommendes Wochenende zu Vorträgen, praxisnahen Workshops und vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten ein. Alles unter einem sogenannten Nachtentfalter-Symposium. Also ein Symposium, wo es um Nachtkultur, Clubkultur, Veranstaltungsmanagement, Finanzierung, Recht und Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion gehen wird. Außerdem gibt es Raum für praktische Erfahrungen und Austausch und natürlich auch eine kleine Aftershow-Party und Jam-Sessions. Ja, um die Community auch außerhalb der Workshops zu vernetzen und die Möglichkeit, Initiativen, Vereine, Projekte vorzustellen. Das Ganze ist dann Freitag und Samstag im Lichthaus Halle in der 3 Hauptstraße 3 zu erleben. Mehr Infos und das Programm findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Musikveranstaltende Halle und auch bald unter musikinhalle.de. Und mehr zu diesem Nachtentfalter-Symposium hört ihr auch morgen im Morgenmagazin der Freien Radios. Da haben wir nämlich zu Beginn der Woche auch schon mit den VeranstalterInnen gesprochen und morgen werden wir eine kleine Zusammenfassung von dem, was jetzt am Wochenende passieren wird, hören im Morgenmagazin. Genau, springen wir zu Berlin. Da wird ab morgen bis zum 10. Januar verwandelt sich der Tierpark Berlin wieder in ein Winterwunderland und erwartet das Publikum mit zahlreichen neuen Installationen auf dem Rundweg zu den Highlightszellen, unter anderem das Kosmosportal, ein 15 Meter langer Lichttunnel und die Wichteldisco. Okay, klingt auf jeden Fall geil, denn animierte Wichtel werden weihnachtliche Beats auflegen und natürlich gibt es eine Eisenbahn vor dem malerischen Schloss Friedrichsfelde. Das Ganze dann am Tierpark 41 in der 10319 Berlin. In Leipzig wird heute aus dem Buch Klimakommunismus, Gleichheit in Zeiten der Erderwärmung von Miltiades Oilius gelesen. Das Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Zeiten der Klimakrise gerechter und nachhaltiger zusammenleben können,

Bechern wie eine Kreisliga-Mannschaft. Dosen stechen, so ohne Anlass. Dreh auf, mach laut, Bass schiebt anders. Werd nie wieder an, deine Augen mich gefangen. Wenn ich nicht mehr stehen kann, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Werd nie wieder an, deine Augen mich gefangen. Auch wenn ich nicht mehr stehen kann, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Und raucht auf dem Fahrrad, komm vorbei, grüß ihn mit einem Handschlag. Geh in Stall, Freitag Standard, Korn dabei und füll ab wie ein Tankwart. Schau dir auf Parkbank, mach ihr einen Antrag. Wir bechern wie eine Kreisliga-Mannschaft. Dosen stechen, so ohne Anlass. Dreh auf, mach laut, Bass schiebt anders. Werd nie wieder an, deine Augen mich gefangen. Wenn ich nicht mehr stehen kann, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Werd nie wieder an, deine Augen mich gefangen. Wenn ich nicht mehr stehen kann, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Alles egal, alles egal, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Mir ist alles egal, wenn du mit mir tanzt. Alles egal, alles egal, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Mir ist alles egal, wenn du mit mir tanzt. Ich geh raus, Asphalt, Frühlingsluft ist nass, kalt. Die Gläser voll, der Kopf ist leer. Umkehren geht jetzt auch nicht mehr. Schlafrhythmus wie ein Schichtarbeiter, kann nicht mehr stoppen, es zieht mich weiter. Mein Bruder ist high und raucht auf dem Fahrrad, komm vorbei, grüß ihn mit einem Handschlag. Geh in Stall, Freitag Standard, Korn dabei und füll ab wie ein Tankwart. Schau dir auf Parkbank, mach ihr einen Antrag. Wir bechern wie eine Kreisliga-Mannschaft. Dosen stechen, so ohne Anlass. Dreh auf, mach laut, Bass schiebt anders. Alles egal, alles egal, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Wenn du mit mir tanzt, wenn du mit mir tanzt. Alles egal, alles egal, alles egal, wenn du mit mir tanzt. Mir ist alles egal, wenn du mit mir tanzt. Piradio. Piep, piep, piep. Ja, wir sind im Morgenmagazin der Freien Radios bei nicht nur Pi-Radio, also nicht nur bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf der 88,4 und Potsdam auf der 90,7, sondern auch bei Radio Korax auf der 95,9, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, sachsenweit im Rundfunkkombinat, bei Radios Fupfurt in Frankfurt oder auf DAB Plus, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus oder im Livestream. Und wir haben Donnerstag, deswegen auch ein Hallihallo ans Freie Radio Stuttgart auf der 99,2. Und um das Ganze noch einmal komplett zu machen, beziehungsweise noch weiter zu ergänzen, ist mir gerade auch am Telefon ein Kollege aus Freiburg zugeschaltet. David, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Genau, ich habe dich jetzt auch noch quasi ins Morgenmagazin der Freien Radios hinzugefügt, weil wir werden heute

jenseits von Durchsuchungen, die alle paar Jahre mal wieder, wo das Bundesverfassungsgericht alle paar Jahre mal wieder irgendwie eine Erinnerung aussprechen muss, dass das eben ein sehr schwerwiegender Eingriff ist. Aber wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir setzen uns ja auf verschiedener Ebene auch für die Pressefreiheit ein. Da geht es dann auch um Überwachungsmaßnahmen, wovon auch Journalistinnen und Journalisten betroffen sind. Da geht es um Verbote, etwa Gerichtsentscheidungen zu veröffentlichen. Da gehen wir gerade mit einem Journalisten auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen vor. Insofern gibt es noch weiterhin viel zu tun, aber das ist natürlich jetzt ein erster oder ein wichtiger Schritt hin zu mehr Schutz für Journalistinnen und Journalisten. Vielen lieben Dank für diese Einordnung, David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute Morgen. Ja, danke auch. Genau, das ist eine Einordnung zu der Pressemitteilung, die gestern veröffentlicht wurde von unserem Schwesterradio Radio Dreieckland. Da fanden 2023 Polizeihausdurchsuchungen in den Radioräumen, aber auch in der privaten Wohnung eines Redakteurs statt. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun am 3. November entschieden, dass diese Polizeihausdurchsuchungen verfassungswidrig sind. Und jetzt ist eigentlich nur noch der Zeitpunkt gekommen, zu feiern, nicht nur bei RDL, also nicht nur bei Radio Dreieckland, sondern auch bei allen freien Radios und bei allen unabhängigen JournalistInnen, weil dieses Urteil eben zum einen Fabian, also den Redakteur, freispricht, zum anderen eben auch eine Signalwirkung für den Schutz von Pressefreiheit und Pressearbeit in Deutschland hat. So weit, so gut. Es kommt, wie es kommen muss. Ich hab den Radio Blues. Ihr hört das freie Radio Potsdam. Frapo. Radio on, Radio off, Radio on. 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin. Es lebe die freie Radiokultur. Es lebe die freie Radiokultur. Thank you. Dieser Darkwave Sound stammt von Crystal Castles und trägt den Titel Transgender und leitet uns perfekt über in unser nächstes Thema, denn heute ist der TDOR, der Trans Day of Remembrance, also ein Gedenktag, um auf transphobe Gewalt und Transsexualität aufmerksam zu machen. Oft wird dieser Tag auch Trans Day of Revenge, also Rache oder Riot of Resistance, also Widerstand genannt. Und wir haben hier einen zeitlosen Beitrag ausgekramt, der eben aus der betroffenen Perspektive schildert, was es heißt, trans zu sein. Und anschließend an dem Beitrag werde ich auch noch eine musikalische Schweigeminute einleiten, um eben an ermordete Transmenschen und die Opfer transphober Gewalt zu erinnern, wie das nun mal heute am 20. November eben Anlass ist. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Man wird ja geboren, entweder als Junge oder als Mädchen, und dass man dann irgendwann feststellt, dass man sich eigentlich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Also vor allem auf emotionaler Ebene, ja. Und ja, das ist es eigentlich dann für mich. Was man dann draus macht, ob man dann dazu steht, sich umwandeln lässt, wie auch immer, das ist ja dann der Rest, aber halt einfach schon, das ist ja eine Kopfsache im Prinzip. Transsexualität ist meines Erachtens nach Männer, die Frauen sein wollen, und Frauen, die Männer sein wollen, im falschen Körper gefangen sind sozusagen. Die meisten Menschen wissen grundsätzlich, was Transsexualität ist. Uns hat dies aber nicht gereicht und deswegen haben wir uns mit Yannick unterhalten, der uns aus seiner eigenen Erfahrung berichten kann. Als ich 17 Jahre alt war, war es so, dass ich für ein Theaterstück gesucht habe, wie man am besten Brust abbinden kann. Und bei der Internetrecherche bin ich darauf getroffen, dass es überhaupt einen Begriff namens Transsexualität gibt. Ich spürte schon als Kind, dass irgendwie das nicht so ganz mein Fall ist, so als Mädchen geboren zu sein. Ich habe mich auch nicht groß mit Frauen identifizieren können, geschweige denn da im Teenageralter richtig Anschluss gefunden. Und mit 17 lernte ich halt diesen Begriff kennen und habe mich dann weiter informiert und habe festgestellt, das ist genau das, was ich die ganze Zeit empfinde. Der eine Aspekt ist die Selbstfindung, der andere aber das Outing. Yannick war 17, als er seinem Vater und sein... Ich habe auch dadurch, dass ich so offen damit umgegangen bin, sehr schnell Freunde gefunden. Einfach nur, weil es ist ja doch eine ganze Menge Arbeit erstmal überhaupt, den Leuten klarzumachen, was ist Transsexualität und warum sage ich jetzt als ein scheinbares Mädchen ganz genau, ich bin ein Kerl, ich möchte Yannick genannt werden und bitte akzeptiert das. Die positiven Reaktionen auf Yannicks Outing haben überwogen. Dennoch gab es auch Ausnahmen. Ja, das Problem war bei mir meine Mutter. Meine Mutter hatte ganz große Schwierigkeiten, weil ich habe noch einen älteren Bruder. Und sie hatte sich immer gewünscht, dass sie einen Sohn und eine Tochter zur Welt bringt. Einen Sohn hat sie, jetzt wollte sie keinen zweiten mehr haben. Und bei mir ist es zum Beispiel immer noch, dass ich, obwohl das jetzt schon eine ganze Weile ja bekannt ist, seit Anfang 2008, mit ihr im Clinch liege, wenn es darum geht, wie man mich nennt und welche Pronomen man bitte bei mir benutzt. Man muss nicht nur seelische Hürden nehmen, sondern auch rechtliche. Es sind Gutachten notwendig und diese Gutachten werden von Psychotherapeuten erstellt. Viele Therapeuten richten sich nach dem sogenannten Standards of Care. Was diese besagen, hat uns Felix Marmann nach bestem Wissen erklärt. Er studiert Jura in Münster. Die Standards of Care sind zum Beispiel so Sachen, wann man mit der Hormontherapie beginnt, wann es indiziert ist, irgendwann mal zu sagen, okay, die Patientin kann sich bei, ja, eben auch den Antrag auf Vornamensänderung stellen. Um eine Vornamensänderung vornehmen zu können, müssen dem Gericht zwei Gutachten vorliegen, die beide besagen, dass Transsexualität vorliegt. Aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, entschließen sich die meisten Transsexuellen, die ich kenne, auch noch den Personenstand zu ändern. Das ist allerdings ein zweiter Schritt, wobei man beide Anträge miteinander verknüpfen kann. Das heißt, Personenstand ist letzten Endes, dass das Geschlecht auch auf der Geburtsurkunde geändert wird. Das wäre der allerletzte Schritt nach einer geschlechtsangleichenden Operation. Während man für die Erstellung des Gutachtens monatelang ohne Hormone als Mann seinen Alltag bestreiten soll, kann man später seine Hormontherapie beginnen. Dazu ist eine Blutuntersuchung notwendig. Es gibt verschiedene Präparate, wie Injektionen oder Gels. Was da genau im Körper passiert, erzählt uns gleich Yannick. Am Anfang ändert sich sehr viel. Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte meine erste Hormondosis am 18.03.2009 genommen. Hatte in dem Moment eine Regelblutung noch gehabt, die war direkt danach weg. Sofort abgebrochen, bei mir ging es auch sehr schnell voran, während bei anderen Transmännern es 2 Jahre dauert, bis sie einen gescheiten Bartwuchs bekommen, war es bei mir bereits nach 4 Monaten der Fall, dass man es wirklich als Bart bezeichnen konnte. Genauso hat sich in der Zeit die Stimme abgesenkt, also am Anfang klingt man etwas verschnupft, das ist ungefähr die ersten 2 Monate der Fall. Der Stimmbruch, der dauert aber auch eine ganze Weile, also das kann weit über ein Jahr hinweg gehen, je nachdem, welche Hormonpräparate man jetzt nimmt. Und danach ändern sich Sachen wie die Fettverteilung. Zum Beispiel ist es bei Transmännern der Fall, dass die Brüste etwas flacher werden, weil halt das ganze Fett von dort in den Bauch geht. So wird man immer mehr als Mann wahrgenommen und auch geistig passiert sehr viel. Sogar Hirnforscher beschäftigen sich damit. Also bei mir war es zum Beispiel früher, ich war sehr einfühlend, ich hatte ein extremes Gedächtnis. Mittlerweile ist es aber so, mein Gedächtnis ist sehr lückenhaft. Man kriegt am eigenen Leibe mit, wie eigentlich Frauen denken und wie Männer. Es ist zum Beispiel, Frauen denken im ersten Moment daran, wie kommt es beim Gesprächspartner an. Man wird direkter, weil dieser Umweg von wegen, was denkt der andere über mich, wegfällt. Er mildert sich sehr, sehr stark ab. Bei manchen ist er gar nicht mehr vorhanden, was auch sehr negativ von der Umwelt betrachtet wird. Dazu ist es, dass besonders am Anfang der Hormongabe das Aggressionspotenzial extrem ansteigt. Also bei mir war es, ich war wegen jeder Kleinigkeit sofort auf der Palme. Viele Stationen müssen also durchlaufen werden, um schließlich am Ziel anzukommen. Es ist also mehr aus dem Begriff Transsexualität herauszuholen als die pure Definition. Wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So he's hoping. Das. Oh, jetzt fällt auch meine Stimme weg. Das war ein kleiner Beitrag bzw. ein kleiner Eindruck davon, was es heißt, eigentlich trans zu sein, also eine Trans-Identität zu haben und wie die Transition so funktioniert, beziehungsweise mit welchen Gedanken und technischen Fragen, aber auch Leidensdruck Betroffenen eben zu tun haben. Heute am Trans Day of Remembrance, also ein Gedenktag, ein Aktionstag, um auf transphobe Gewalt und Transsexualität aufmerksam zu machen, aber nicht nur um auf Transmenschen aufmerksam zu machen, sondern auch auf inter- und nicht-binäre Menschen, die da auch mitgedacht werden. Und weil dieser 20. November eben als Gedenktag dient, um eben an ermordete Menschen transphober Gewalt zu erinnern, möchte ich nun hier auch mit einer musikalischen Schweigeminute anschließen.

куда. Каждый день новый флаг, алый как твои губы. Что мы сделали не так, и любовь стала грубой. Как исправить этот баг, не взломать мне систему. Ты закатываешь мне одну и ту же сцену. Где я, твой красный флаг, твоя мишень. Один неверный шаг и нет прощения. Я твой красный флаг, режешь без ножей. Ведь я тебе не враг, но бьешь без сожаления. Я твой красный флаг. На цыпочках иду к тебе, ты видишь это. Боюсь пугать тебя своими фразами. Я так хочу, чтоб ты сходил с ума по мне. Мне не нужны отношения, мне нужны качели. И не совсем то, чего мы ждали. Верхи они с неба летаем. Я растворю, чтобы ты искал меня. Ты же этого хотел, да. Я твой красный флаг, твоя мишень. Один неверный шаг и нет прощения. Я твой красный флаг, режешь без ножей. Ведь я тебе не враг. Без сожаления. Я твой красный флаг. Я твой красный флаг. Я твой красный флаг. Я твой красный флаг. Я твой красный флаг. Твоя мишень. Один неверный шаг и нет прощения. Я твой красный флаг, режешь без ножей. Ведь я тебе не враг, но бьешь без сожаления. Я твой красный флаг. Radio Blau. Es kommt, wie es kommen muss. Ihr hört das Freie Radio Potsdam. Frapo! Radio on, radio off, radio on. 90,7 MHz in Potsdam und 88,4 MHz in Berlin. Es lebe die freie Radiokultur. Es lebe die freie Radiokultur. Es lebe die freie Radiokultur, nicht nur bei dem Freien Radio in Potsdam, sondern auch bei allen anderen Freien Radios in Berlin-Brandenburg, auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und eben in Potsdam bei Frapo auf der 90,1, aber auch bei Radio Korax auf der 95,9, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden. Für ganz Sachsen gilt das Rundfunkkombinat online und Frankfurt-Oder hat eine DAB Plus Frequenz für Radio Swupfurt, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und es ist Donnerstag, deswegen auch Radio Stuttgart auf der 99,2 können gerade diesem wunderbaren Morgenmagazin der Freien Radios zuhören. Mein Name ist Clay. Wir befinden uns eigentlich schon mitten in der letzten halben Stunde von diesem dreistündigen Morgenmagazin. Und ich bin nicht mehr allein im Studio. Neben mir steht nun Lotte, eine Person, die zusammen mit einer anderen Charlotte den Consent Sex Shop in Halle betreibt. Und die beiden BetreiberInnen haben heute auch einen Vortrag im Rahmen der Ausstellung Spiel weiter, hallische Spiel- und Stadtgeschichten. Dazu lädt eben das Stadtmuseum zurzeit ein zu dieser Ausstellung und zu einem Vortrag laden eben Charlotte Baas und Charlotte Schachtenschneider ein. Und eine Person von den beiden ist mir nun gerade gegenüber. Guten Morgen. Morgen. Genau, ich habe dich heute hergebeten, um vor allem auch über den Vortrag, der heute Abend um 18 Uhr eben im Stadtmuseum stattfindet. Immer so viel Stadt. deswegen, da geht es zum einen auch darum, dass so eine, ich sag mal, Sexspielzeugentwicklung, historische Entwicklung darzustellen. Aber auch wollt ihr beide eben ja eure Sexspielzeuge im Sexshop vorstellen, die besonders technisch und ästhetisch ausgefallen sind. So steht das jedenfalls in meinem Skript. Und deswegen wollte ich vorweg schicken, ja, um was für Sexspielzeuge handelt es sich dabei oder was ist vielleicht auch persönlich dein Lieblingsspielzeug in eurem Bestand? Genau, also danke für die Einladung auf jeden Fall und für die Frage. Also was wir so mitbringen, ist einmal so ein bisschen so ein Überblick über alle verschiedenen Kategorien, die wir so haben. Also was wir so ein bisschen ausklammern, einfach auch was für Stadtmuseum ist, sind so die BDSM-Sachen, die lassen wir heute da. Und dann versuchen wir so einen kleinen Überblick zu geben, was gibt's alles, Plugs, Vibratoren, was für verschiedene Vibratoren gibt's. Was gibt es für Menschen mit Penis? Was gibt es für Menschen mit Vulva? Was kann man mit der Klitoris alles so machen, elektronisch gesehen? Genau, versuchen wir einfach so einen kleinen Überblick zu geben. Also was, glaube ich, mein aktuelles Lieblingstoy ist, was wir mitnehmen, ist so ein total inklusive Pärchenvibrator, der so funktioniert, dass der eine Fernbedienung hat. Und der hat so ein Airpocket drin, also ein Luftpolster und man bedient den quasi über das Drücken, Zusammendrücken der Fernbedienung. Und für mich ist immer ein ganz großes Thema irgendwie die Einfachheit der Bedienung und ich hasse das, wenn dann irgendwie 3, 4 Knöpfe dran sind und du weißt eigentlich gar nicht, naja, was du jetzt irgendwie da machen sollst. Und genau, der ist halt total intuitiv und dadurch auch für ein Sexspielzeug besonders inklusiv. Und genau, den finde ich super.

fanden es in Englisch ein bisschen sexier, deswegen haben wir uns jetzt nicht Konsens genannt. Genau. Und ja, also das, was wir da umsetzen, ist auf jeden Fall auch, dass wir versuchen, viel zu informieren und wirklich auch lange zu beraten und also natürlich so, wie die Person es möchte, aber dass jede Person, die bei uns rausgeht, quasi auch eine informierte Entscheidung treffen kann mit dem, was sie da dann gekauft hat, was ja auch einfach eine Voraussetzung für Konsens ist. Genau. Klingt auf jeden Fall sehr einladend. Nochmal die Frage, wenn ZuhörerInnen jetzt nicht in Halle wohnen, kann man euch auch online finden? Genau, also unsere Website ist noch nicht so schön, aber die wäre zu finden unter consent-halle.de. Und auf Instagram findet ihr uns unter consent.hallo und auf JoyClub, falls da auch jemand unterwegs ist, einfach consent-halle ohne irgendwas dazwischen. Okay, genau. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und danke auch nochmal für die Einordnung bzw. für die Skizzierung von der Entwicklung von Sexspielzeugen. Mehr dann eben heute Abend im Vortrag, im Stadtmuseum in Halle. Der Vortrag ist Teil der Ausstellung Spiel weiter, hallische Spielstadtgeschichte. Und Charlotte Bast und Charlotte Schlachtenschneider, also beide BetreiberInnen des Consent Sex Shops Halle, sind da zugegen mit allerlei Spielzeug, das anzufassen ist und geben einmal auch eine historische Entwicklung vom Sexspiel. Genau, 18 bis 19:30 Uhr in der großen Merkerstraße 10, wer das Stadtmuseum in Halle noch nicht kennen sollte. Das soweit und ich wollte musikalisch anschließen mit Sexy Toujours, I guess so, ich kann kein Französisch, von La Beu. Es ist auf jeden Fall sexy im Namen und das Lied gehört zum gleichnamigen Album, also viel Spaß damit. Zufriedenheitsgarantie von Werner. Wir sehen uns, ich freu mich drauf. Das war Sexy Toujours von La Bö im Morgenmagazin der Freien Radios. Und wir sind schon fast am Ende, deswegen ein Ausblick, was als nächstes folgt. Bei Radio Korax kommt Indire, eine Musikaustauschsendung bei Radio Blau. Der Rost brennt, auch eine Austauschsendung aus dem Hause Radio Lotte in Weimar. Und bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg kommt die persischsprachige Redaktion, die über die afghanische Konferenz berichten wird. Mein Name ist Clay und das hier war das Morgenmagazin der Freien Radios im Senderverbund. Morgen geht's um 7 Uhr weiter.